Das sind unsere Themen. Glatteisunfall auf der K24, Ergebnisse zur Nordumgehung erst zu Ostern und Liebenau startet mit Sieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie, Carolina Pfau. Die Ortsfeuerwehr Hoya hielt kürzlich ihre Jahreshauptversammlung ab. Innerhalb des letzten Jahres seien 10 neue Mitglieder dazugekommen. Insgesamt 81 Mal musste die Feuerwehr ausrücken, worunter 18 Brandeinsätze fielen. Das gab Ortsbrandmeister Wilfried Gütz bekannt. Die Nordumgehung um Nienburgs Ortsteil Erichshagen soll in den Bundesverkehrswegeplan mit aufgenommen werden. Das wünscht sich die lokale Politik. Durch die Erhöhung der Frequenz des Schienengüterverkehrs durch die Alpha-E-Variante sollen die Chancen für einen möglichen Straßenbau steigen. Mit einem Ergebnis vor Ostern sei allerdings nicht zu rechnen, so der hiesige Bundestagsabgeordnete Mike Beermann. Eigentlich war es auch so geplant, dass der Bundesverkehrswegeplan im letzten Jahr vorgelegt werden sollte und Anfang dieses Jahres im Deutschen Bundestag beschlossen werden sollte. Das hat nun nicht ganz geklappt, weil es noch ein paar Dinge gibt, die geklärt werden müssen. Und unter anderem soll von vornherein der Umweltbericht gemeinsam mit dem Bundesverkehrswegeplan vorgelegt werden. Der braucht etwas Zeit, sodass wir, ich denke, vor Ostern dann den Entwurf des Bundesverkehrswegeplans auf den Schreibtisch bekommen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir genau hingucken. Zu einem Unfall kam es am vergangenen Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Hauskemperstraße zwischen Wamsen und Hauskempen. Ein 26-jähriger Mann aus Uchte geriet mit seinem Auto auf gerader Strecke durch Straßenglätte ins Schleudern. Er prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den bewusstlosen Mann ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau holt zum Jahresauftakt einen 31:26 Sieg gegen Altenzelle. Die Liebenauer hatten den Gegner aus dem Nachbarlandkreis die gesamte Zeit über gut unter Kontrolle. Aue-Coach Carsten Thomas dementsprechend glücklich. Ja, gewonnen, das ist erstmal wichtig. Haben eigentlich das Spiel auch die ganze Zeit geführt. Also nach der gerissenen Spielzeit nie mit weniger als 5 Toren vorne. Das war nicht so sicher eingetütet, das Ding, aber war kein schönes Spiel, aber war schon in Ordnung, denke ich mal. Das passt schon. Das war schon fürs erste Spiel eine gute Leistung, keine Frage. Mit dem bereits 7. Saisonsieg steht Aue Liebenau aktuell mit 15 Punkten auf Rang 6, nur einen Punkt hinter Platz 3. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.